Kundgabe 2333. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.05.1942. Umgestalten der Materie. Dienen. Tätigkeit. Höherentwicklung. Jeglicher Materie ist Geistiges beigestellt, das heißt, das eigentliche Wesen der Materie ist gleiche Substanz wie die Seele des Menschen. Und das Wissen darum sollte die Menschen anregen zu immerwährender Tätigkeit, zu ständigem Umwandeln der Materie oder Mithilfe dazu. Alles Wesenhafte strebt nach Befreiung. Es will der Form entfliehen und kann dies nur durch Überwinden dieser Form, das heißt, willigem Dienen in der Form bis zur Auflösung derer. Der Mensch nun ist zu irdischer Tätigkeit zugelassen, also er kann durch seine Tätigkeit jegliches Material umgestalten zu Dingen, die den Mitmenschen dienen, also ihren Zweck erfüllen sollen. Dadurch ist der Mensch ständig dem Wesenhaften in der Form behilflich, sich daraus frei zu machen. Und darum ist irdische Tätigkeit außerordentlich segensreich und zur Fortentwicklung des Geistigen unbedingt nötig. Es muss aber auch den durch Menschenwillen entstandenen Dingen die Möglichkeit zum Dienen gegeben werden, ansonsten der Aufenthalt des Geistigen in dieser Form unnötig verlängert wird, was für das Geistige eine Qual bedeutet und dem Menschen auch nicht zum Vorteil gereicht, denn es erhöht in diesem das Verlangen nach Besitz. Es strebt der Mensch etwas an, was er schon überwunden hat und nun als Mensch endgültig überwinden soll, indem er sich frei macht von dem Verlangen danach. Je eher ein Gegenstand zum Dienen zugelassen wird, desto eher kann sich das Wesenhafte daraus befreien, wieder eine neue Form beleben und so sich zur Höhe entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Jede Tätigkeit, die Dinge entstehen lässt, die zum Wohl des Mitmenschen oder der sonstigen Kreatur dient, ist gesegnet von Gott. Und es wird auch der Mensch den Segen an sich selbst verspüren. Denn das durch Menschenhand befreite Geistige ist dem Menschen wohlgesinnt, das ihm zur Freiwerdung verhalf und steht wieder seinerseits ihm bei, seiner Fähigkeit entsprechend. Es ist ein ständiger Wandel alles dessen, was die Umgebung des Menschen ausmacht. Nichts bleibt in seiner alten Form für ewige Zeiten. Ständig geht eine Veränderung vor sich, oft dem Auge nicht wahrnehmbar. Und so wie der Mensch dazu beiträgt, im Willen etwas Zweckentsprechendes zu schaffen, macht er sich verdienstlich für das Wesenhafte, das die Materie belebt. Es dient der Mensch und es dient das Geistige in dem, was der Mensch durch seinen Willen entstehen lässt. Doch immer muss des Menschen Wille auch zum Dienen bereit sein. Das heißt, er darf durch seine Tätigkeit nicht Dinge entstehen lassen, die dem Mitmenschen zum Schaden gereichen. Sonst wird auch das darin sich bergende Geistige zu einer Tätigkeit gezwungen, die nicht vorteilhaft ist für seine geistige Entwicklung. Zwar wird das Geistige in eine Aufgabe hineingedrängt wider seinen Willen, und es muss diese Aufgabe erfüllen, und darum wird nicht das Geistige, sondern der Mensch in seiner Willensfreiheit zur Verantwortung gezogen. Das Geistige selbst aber strebt seine baldige Freiwerdung aus solchen Formen an, weil es das Widrige seiner Aufgabe empfindet. Nur dienende Tätigkeit macht wahrhaft frei. Und nur solche soll ausgeführt werden auf Erden, will der Mensch sich und auch das Geistige in der Materie erlösen. Immer muss die Liebe zum Mitmenschen bestimmend sein und immer müssen die geschaffenen Dinge ihnen zum Besten dienen. Dann wird auch das Geistige darin seine dienende Aufgabe erfüllen können, bis zur Auflösung seiner Form. Amen.